Ja, ich möchte weitermachen in der Reihe des Vater Unser. Da bin ich ja schon ein paar Jahre mit euch in Gang. Und bin heute so in dem Schlussakkord, der so etwas wie einen Lobpreis darstellt. Vater Unser im Himmel, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So schließt das Vater-Unser-Gebet mit dieser sogenannten Doxologie, die in der jüdischen Praxis des Betens üblich ist. Drei zentrale Worte bestimmen den Inhalt dieses knappen Gebetes: Reich, Kraft und Herrlichkeit. Andreas Felger wählt als meditativen Zugang zu diesen biblischen Schlüsselworten drei geometrische Grundformen. Ich möchte sie gerne nochmal der Reihe nach zeigen. Die Aquarelle 10. Das ist so dieses Dreieck und ergibt auch jedem dieser letzten Aquarelle eine besondere Ausdrucksweise, eine Farbe. Dies blau, das nächste wird rot und dann gelb und hat das eigentlich durch das ganze Vater Unser, wer so ein bisschen das noch mitverfolgt hat und erinnert, sich hindurchgezogen. Farben, die den ganzen Bilderzyklus prägen. Das nächste Aquarell, das ist wohl das vierte schon. Zeige noch mal das zweite mit dem Rund. Ganz schwach zu erkennen, so ein Kreis dabei und die rote Grundfarbe. Und dann das nächste Aquarell mit einem Viereck und der Farbe Gelb. Heute wollen wir uns mit dem Aquarell 10 befassen. Das erste, wenn du das nochmal zeigst. Denn dein ist das Reich. Denn dein ist das Reich. Eine radikale Reduktion im künstlerischen Ausdruck. So in äußerster Verdichtung tritt noch einmal die Wirklichkeit hier vor Augen, in die Jesu Gebet hineinführt. Gott im Lichtglanz seiner Macht und Herrlichkeit, ein Lobpreis. Merkwürdigerweise haben einige Bibelübersetzungen diesen letzten Teil des Vater Unser weggelassen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war das die Ursprungsversion. Aber wenn man sich das so anschaut, ich finde, es gehört zum Schluss des Vater Unser. Nicht nur, weil wir es beten, sondern es passt einfach. Du kannst ruhig die Folie wegnehmen wieder. Es passt einfach zum Ende dieses Vater Unser. Es ist so etwas wie ein Höhepunkt, die volle Konzentration auf Gott, den Vater, zu dem Jesus betet und damit seine Jünger und uns ermutigt, es ihm gleich zu tun. Und durch dieses kleine Wörtchen denn werden ja erst alle Bitten im Vater Unser begründet, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Eben darum, weil dieses Reich in Kraft ist und weil du der Herr darin bist, darum hast du die Macht, schreibt Helmut Thielicke, uns zu hören. Darum bist du auch barmherzig, uns unser tägliches Brot zu geben und die Schuld zu erlassen. Das Thema Reich Gottes kam im Vater Unser ja schon einmal vor. Wer die vielen Monate oder ein paar Jahre schon dabei war, erinnert das vielleicht. Dein Reich komme, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Da hatten wir uns in der Predigt, das wisst ihr nicht mehr, aber ich habe es natürlich nachgelesen, an den Kirchenvater Augustinus erinnert, der von der Sehnsucht nach Gottes Reich spricht. Wir bitten, schreibt er, dass sein Reich komme. Und es wird tatsächlich kommen, selbst wenn wir es nicht wollen. Doch wir bitten darum, dass wir es wollen, dass wir es ersehnen. Ja, wirklich, das Christentum ist in seinem tiefsten Wesen eine Einübung in die Sehnsucht, eine Schule der Sehnsucht. Das Aquarell dein Reich komme, werden wir uns noch mal kurz anschauen und ein bisschen erläutern. Das hatten wir damals uns angesehen. Das soll so ein bisschen die unterschiedliche Situation der Welt darstellen. Und im Zentrum aller Anliegen lautet es: Vater, dein Reich komme. In dieser Bitte ist alles gesagt, was dem Beter Jesu am Herzen liegt. Das hier und jetzt Wirklichkeit werdende Reich Gottes ist das Ziel seiner Sehnsucht. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium, Markus 1, Vers 15. Diesen Herrschaftswechsel, diese Veränderung bringt der Andreas Felger mit diesem Bild eindrucksvoll zum Ausdruck. Ein in glutigen Orange- und Rottönen gehaltener Farbstrom verkörpert das anbrechende Reich Gottes. Das bricht so von oben hinein das Reich Gottes in die Welt. Das soll es darstellen. Ja, vielen Dank. Und ist das nicht heute bei all dem Grausamen und Furchtbaren, dem Leid, der Not, die wir erleben, dem Krieg, dem Elend und Hunger in unserer Welt, das, wonach wir uns im tiefsten Grunde sehen, dem Reich Gottes? Dass Gottes Reich kommen möge, haben wir damals in der Predigt gesagt und gebetet. Und wir haben den ehemaligen württembergischen Landespfarrer Theo Sorg mit uns beten lassen. Dass Gottes Reich in Jesus Christus da ist, das glauben wir. Damit Gottes Reich durch den Dienst der Gemeinde wächst, darum arbeiten wir. Dass der Tag der sichtbaren Ankunft nach Gottes Verheißung erscheine, darauf hoffen wir. So glauben, arbeiten und hoffen wir mit dem Blick auf dieses Reich und beten voller Zuversicht, dein Reich komme. Das war der Inhalt der damaligen Predigt. Möge unser guter Gott uns das heute nochmal ganz neu wieder schenken, dass wir darüber neu gewiss werden, Gott, dein ist das Reich. Reiche in dieser Welt kennen wir zur Genüge. Schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Auf einem Treppenfenster des ehemaligen Staatsratsgebäudes in Berlin lesen wir über der Darstellung von ein paar glücklich sozialistisch sozialisierten Figuren diese Worte: der erlösten Menschheit, der erlösten Menschheit. Dieses Reich in der DDR ist untergegangen. Mit weltlichen Erlösungshoffnungen ausgestattet, wandte es sich gegen die, die unter seiner Macht erlöst werden sollten. Hier endete ein Reich, das nicht das Reich Gottes war zu dessen Beginn, aber viele Menschen auf Erlösung hofften. Und im Jahr 1933 wurde ja für ganz Deutschland mit großem Getöse und Heilversprechungen das sogenannte tausendjährige Reich ausgesprochen. Und viele Menschen sind in einer Welle maßloser Verblendung dem anheimgefallen. 12 schlimme Jahre hat es gebraucht und endete. Und heute? Wer kämpft nicht alles um Macht, um Wiederherstellung alter Größe, um Reich im weitesten Sinn? Und mit welcher lügnerischen Propaganda werden in Russland die Menschen irregeführt, sodass sie dem, was Putin sagt, Glauben schenken? Wie viel Elend entsteht dadurch? Und wie wird in der Welt um Einfluss und Macht gekämpft? China sind alle Mittel dazu recht. Wir haben verfolgt, dass gerade wieder da eine neue Versammlung stattfindet und der Präsident zum dritten Mal sich wählen lassen möchte, der Generalsekretär. Wir können nur schreien: Herr, erbarme dich und wehre dem Bösen. Und das alles gab es ja auch schon zur Zeit Jesu. Das mächtige römische Reich hatte die damals bekannte Welt im Griff. Auch Israel wurde besetzt und unterdrückt. Und die Frommen, die warteten auf das von den Propheten Israels versprochene Reich Gottes. Es sollte kommen mit dem Messias. Wann kommt es endlich? Hierzu ein Bibeltext, den ich gerne lesen möchte, aus Lukas 17, Vers 20 bis 24. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin, lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Soweit der Text. Vielen Dank. Jesus sagt hier doch nichts anderes als, wo ich bin, da ist Reich Gottes. Wo ich bin, da ist Reich Gottes. Ist das nicht für die frommen Leute der damaligen Zeit eine zutiefst provozierende Aussage, eine Anmaßung? Dieser Sohn eines Zimmermanns, einer von uns aus schlichten Verhältnissen, was bildet sich der denn eigentlich ein? So fragten die Frommen. Aber es gab auch Menschen, denen das einleuchtete, dass bei Jesus Reich Gottes sein könnte. Sie sahen, mit was für einer Vollmacht er vom Reich Gottes sprach, von seinem Vater im Himmel, mit dem er eins wäre, zu dem er solch ein Gebet sprach. Da war schieres Vertrauen, so etwas wie ein tiefes Liebesverhältnis. Er sprach Evangelium, frohe Botschaft. Und sie sahen, dass das praktische Konsequenzen bei leidenden Kranken hatte, die zu ihm kamen. Er heilte sie. Sie sahen, dass belastete Leute wieder von ihm weggingen, ganz anders, als sie hinkamen. Da war etwas zu spüren von Freude, von Heil geworden sein. Und das sprach sich herum. Merkwürdigerweise kümmerte sich Jesus nicht um die Frommen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die ja eigentlich auf das Reich Gottes warteten, sondern um die Menschen am Rande der Gesellschaft, die Dirnen, die Zöllner, die die Leute betrogen. Die sprach er an, mit denen aß er, die suchte er auf, denen gab er eine Perspektive, Sinn in ihr Leben. Und wie liebevoll sich Jesus um Kinder kümmerte. Er segnete sie und freute sich mit ihnen. Man merkte, hier wird stückchenweise Reich Gottes sichtbar, bei Jesus, durch ihn. Sie spüren auf einmal, dass Jesus das alles tun kann und Menschen verändert. Helmut Thielicke hat so ein wunderbares Buch über das Vaterunser geschrieben, das Gebet, das die Welt umspannt. Und da schreibt er, die Menschen merken auf einmal, dass Jesus das alles zu geben vermag. Und sogar selber ist der Weg zum Vater und der Friede des Herzens, die Kraft, die den Tod überwindet und die Liebe, die allem Leben einen neuen Anfang schenkt. Hier auf einmal merken sie, dass das Reich Gottes wirklich in Jesus angebrochen ist und dass schon keimhaft die Anfänge dessen in ihm liegen und hervorzubrechen beginnen, was Gott dereinst an seinem Tage in herrlicher Erfüllung schenken wird, an seinem Tag, wo er alles in allem sein wird und die alten Weltzustände zerbrechen, ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden. Wir halten fest, wo Jesus ist, da ist Reich Gottes angebrochen, da wird es sichtbar. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. In unserem Bibeltext spricht Jesus nun die Jünger an und wagt so einen Blick in die Zukunft, wo zukünftig durch ihn Reich Gottes sein wird. Man will es sehen, man begehrt es, einen Tag des Menschensohns zu sehen. Also Reich Gottes und seine Wirkung will man erkennen. Und da wird es allerdings viele falsche Fährten geben. Man wird euch falsche Spuren legen, hier und dort, geht dort nicht hin, sagt Jesus. Folgt diesen falschen Spurenleger nicht. Denn sichtbar wie ein Blitz leuchten wird, wird des Menschensohn an seinem Tag sein. Das wird von allen gesehen werden. Das ist doch höchste Warnung, nicht den falschen Propheten nachzulaufen, die sagen, hier oder da ist Jesus. Besonders auch auf sogenannten Massenveranstaltungen, auf denen ja angeblich auch Wunder über Wunder geschehen, nicht auf die Fundamentalisten hereinzufallen, die wörtlich alles auslegen, die die Weltereignisse deuten, die Verschwörungstheorien erzählen und die den Tag des Herrn terminlich festlegen. Aber auch nicht den Leichtfertigen folgen, die meinen, sich um Gottes Weisung und Gebote nicht kümmern zu müssen. Denn Gott wartet ja noch mit seinem Wiederkommen, meinen sie. Wir wollen diese Warnung ernst nehmen und halten uns an 2. Petrus 3, Vers 13. Da heißt es, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. So warten wir auf das Reich Gottes, wollen uns aber auch nochmal die Frage vorlegen, wie wir als die Nachfolgenden von Jesus, seine Jüngerinnen und seine Jünger, heute Reich Gottes leben, in unserer Zeit, in unserer Welt. Epheser 2, 19 zeigt uns so die Basis, die Voraussetzung und die Gewissheit, die Gott uns schenkt. Ihr gehört dazu. Ihr seid Bürger dieses Reiches, Gottes Hausgenossen, seine Familie. Martin Luther hat das für sich so beschrieben. Jesus Christus, der Herr dieses Reiches, hat mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene. Und wie geht das? Wie lebe ich in seinem Reich? Wie praktiziere ich vielleicht stückchenweise Reich Gottes? Nur so erkennen wir das Reich Gottes, dass wir den Herrn Christus erkennen und in ihm wieder uns selbst erkennen, Helmut Thielicke. Also Jesus erkennen und damit auch uns selber wieder erkennen. Das ist so die Grundlage, das ist die Basis. Und weiter, das Geheimnis des Reiches Gottes kann man nicht von außen beschreiben, so als unbeteiligter Zuschauer, sondern nur von innen. Nämlich so, dass man sich selber mit hineingibt, dass man also unter die Augen Jesu tritt. Und unter diesen gütigen Augen wollen wir von ihm lernen. Es geht nicht um Gebote, geschweige denn um Verbote. Es geht um Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die größte ist die Liebe. 1. Korinther 13. Das sollte über allem stehen. Und das ist ein weites, weites Feld, das wissen wir alle. Und dieses Feld ist nicht drin in unseren Kirchen und Gemeinden, also in unseren Gemäuern, sondern draußen. So fragt ein, ich habe den schon ein paar Mal zitiert, bekannter tschechischer Priester Thomas Halleck. Thomas Halleck hat zur Zeit der kommunistischen Besetzung sich heimlich zum Priester weihen lassen und ging dort einen sehr konsequenten Weg, war zeitweilig Berater des Präsidenten Havel und hat viele gute Bücher geschrieben. Sein letztes sehr aktuelles Buch, Der Nachmittag des Christentums. Der Nachmittag, nicht mehr der Höhepunkt Mittag, der Nachmittag geht dem Abend entgegen. Und das schreibt er zu diesem Thema, wo sich Liebe zeigt. Wie kann man die therapeutische Kraft des Glaubens neu wecken und aus einer gelähmten und innerlich gespaltenen Kirche jenes Feldlazarett und das Licht der Völker machen? Wie kann man der Versuchung widerstehen, aus der Kirche und aus der Religion ein Ghetto zu machen, einen abgeschlossenen und befestigten Bunker, ein Mausoleum der gestrigen Sicherheiten oder einen privaten Garten für die Konsumenten, beruhigender und einschläfender Drogen. Ich finde praktische, harte, aber deutliche Worte. Soweit Thomas Halleck. So wollen wir unsere Türen öffnen, auch von unseren Gemeindehäusern. Wir wollen sie öffnen für alle Menschen, auch die Andersdenkenden, die vielleicht anders Glaubenden, die vielleicht anders Liebenden, wie wir es gar nicht mehr gewohnt sind. Und wir möchten sie gerne hereinlieben, liebend hereinbitten. Denn bei uns wollen wir verständlich sprechen und glaubwürdig, so wie das Herz zum Herzen. Und hier ist ein Ort der Begegnung und des Gesprächs, eine Quelle der Versöhnung und des Friedens. Und wir erinnern uns dann an die Schilderung Jesu, wie wir ihm begegnen in den anderen. Das ist eine ganz spannende Geschichte, wie Jesus glaubende Menschen beschreibt. Er sagt, ihr seid mir begegnet in den Kranken, in den Leidenden, in den Hungernden, in den Obdachlosen, den Migranten, den Gefangenen. Und wir sagen, das haben wir nie gemerkt, Jesus. Das haben wir nie bemerkt. Und Jesus sagt, in diesen Leidenden, diesen Bedürftigen, diesen Hoffnungslosen, den Armen und Verzweifelten seid ihr mir begegnet. Und ich finde das eine ganz spannende und für mich auch sehr tiefsinnige Frage. Es geht gar nicht sehr darum, dass wir irgendwo unser Leben und unseren Glauben hinaus posaunen, sondern es geht für uns auch heute darum, ich glaube gerade auch in dieser Zeit und Welt, wo so viel Elend ist, den anderen einfach zu lieben. Du sollst Gott lieben und den Nächsten. Und Jesus sagt, wenn ihr das tut, dann seid ihr mir begegnet. Ich bin in diesem Amen zu finden. Und Thomas Halleck nochmal, der schreibt das so konkret, ich möchte ich gerne nochmal zum Schluss zitieren. Er sagt, unser Leben und die Kirchengeschichte sind ein Abenteuer der Suche nach dem verborgenen Christus. Verstopfen wir uns nicht die Ohren vor der Klage der Leidenden, der Ausgebeuteten, der Verfolgten. Schließen wir nicht die Augen vor den Wunden und Schmerzen unserer Welt. Verschließen wir nicht unsere Herzen vor den Armen und Marginalisierten, also den Gezeichneten. Wir könnten in ihnen die Stimme Jesu überhören. Wir könnten in ihnen Jesus verfehlen. Und ich habe für mich auch entschieden, ich bin ja Rentner und habe ja auch viel Zeit, mir Zeit zu nehmen, ganz viel für die Fürbitte. Für die mir von Gott gezeigten Menschen und Einrichtungen. Und für sie zu bitten um Bewahrung, um Heilung. Und bleibe dran, auch wenn Gott Heilung versagt. Auch das kennen wir ja, weil ich weiß, dass großer Segen auch auf unerhörten Gebeten liegt. Sie führen nämlich zum geduldigen Aushalten und sind so etwas wie eine Schule des Glaubens. So möchte ich dabei sein und ein wenig mithelfen, Reich Gottes zu bauen und so zu leben. Und mich anleiten lassen durch die Liedstrophe Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Amen.